1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Neutöner. Ich habe für die heutige Sendung einige natürlich meiner Empfindung nach wunderbare, vielleicht etwas abseitige elektronische Platten mitgebracht, die allesamt eins gemeinsam haben, dass sie in diesem Jahr 2013 erschienen sind. Und aus diesem Anlass nenne ich die heutige Sendung einfach mal etwas allgemein gehalten Neutöner. Begonnen hat das Ganze mit einer polnischen Produzentin und Musik aus ihrem großartigen Album mit dem Titel Fingerprints. Sie selber hört auf den Namen Ter. Ich werde auf sie auch noch zu sprechen kommen. Danach kam bzw. kommt, er begleitet uns auch hier im Hintergrund noch eine Weile, Daniel Lopatin aus Brooklyn, New York, besser bekannt inzwischen als 106 Point Never. Nicht zuletzt natürlich mit seinem diesjährigen Album R plus 7. Musik ist in erster Linie dies, ein Fass ohne Boden, klar. Einige Dinge geraten dann und wann aus dem Blickfeld und während man bereits hofft, die ganze Sache gestalte sich dadurch vielleicht zumindest eine Zeit lang übersichtlicher, stoßen von irgendwoher ständig neue, reizvolle Impulse dazu. Ich denke immer wieder an die alte amerikanische Band Tuxedo Moon und ihren Uralt-Song What's the Use, wo es heißt New Noise, Strange New Toys. Das ist letztlich das, was wir suchen. Neue Geräusche, neue merkwürdige Spielzeuge. Anfang des Jahres etwa stieß ich auf einen Mann namens Maximilian Dunbar, dessen Hausmusik ich eigenartig und sehr ungewöhnlich fand. Ich bin auch gar nicht sicher, ob man wirklich jeden Track als in diesem Genre befindlich klassifizieren kann, Hausmusik eben. Nur langsam gingen bzw. gehen die Tracks von Dunbar auf eine zumindest halbwegs tanzbare Viervierteltaktgeschichte. Sie drehen ansonsten regelrechte Pirouetten, verlieren sich in schichtenreichen Ambientwelten, weisen sicherlich Bezüge zu Funk und Disco auf und sind ständig auf eine Art zu. Zu langsam, zu halbbeladen, zu brüchig, zu kleinteilig mit ihren kaleidoskopartig schimmernden Klängen, zu sonst was. Eine der ungewöhnlichsten Platten, die mir in diesem Jahr begegnet ist, House of Woo, das Album von Maximilian Dunbar, erschienen in den ersten Wochen dieses Jahres. Dieser Dunbar, ein rundlicher Kerl mit mächtigem Bart, vielleicht so Mitte, Ende 30, kommt meines Wissens aus Washington und ist auch eine Hälfte des Duos Beautiful Swimmers. Dieses Duo wiederum war mir ebenfalls vor geraumer Zeit schon einmal positiv aufgefallen durch den Remix eines Mo Colors Tracks, den ich aktuell verlegt habe. Das soll für diese Sendung, ich betone das, so gut es eben geht, kein Drama sein. Zum Ende des Jahres geht Dunbar nun her und veröffentlicht ein, Achtung, kostenlos downloadbares Mixtape. 50 Minuten Musik, dessen Gerüst auf dem Album House of Woo basiert. Das sind Edits, Variationen, Remixe, auch neue Tracks, dies alles in the Mix und mit musikalischen Gästen wie etwa dem Posaunisten Peter Summo, der seinerseits zu Lebzeiten der House-Disco-Legende Arthur Russell auch an dessen Seite schon aufgenommen hatte. Woo Dabs nennt Maximilian Dunbar sein überragendes neues Werk, dieses Mixtape eben. Abrufbar ist das Ganze auf der Seite des Labels RVNG International. Ein Label aus Brooklyn, New York. Auch dies übrigens für mich persönlich eine Art Entdeckung in 2013. Einem Jahr, über das zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht alles, so doch vieles gesagt ist. Daher fasse ich mich vergleichsweise kurz hier heute in dieser Sendung. Vorhang auf, deshalb für teilweise bizarre musikalische Episoden. Diese hier im Folgenden kommt jetzt aus Woo Dabs von Maximilian Dunbar. Thank you. Neutöner. Der großartige Maximilian Dunbar hier mit einem längeren, aber ich finde, das war durchaus vertretbar, längeren Ausschnitt aus seinem kostenlos downloadbaren Mixtape Woo Dabs. Wer sich für Maximilian Dunbar interessiert, stößt unweigerlich auf das Brooklyn New York Label RVNG International, welches seit einigen Jahren an der Schnittstelle zwischen experimenteller elektronischer Musik und verdreht Dancefloor-tauglichen Klängen in Richtung House, New Disco operiert und solchermaßen entsprechend veröffentlicht. Zum Trademark des Labels gehört eine Reihe namens FRKWYS. Wie bereits beim Labelnamen sind auch hier bezüglich der Schreibweise alle Vokale getilgt. FRKWYS also. Diese Marotte auf Vokale zu verzichten, führt der Labelkopf Matt Worth auf seine zeitweilige Liebe zur britischen Band Primal Scream zurück. Als die 2000 ihr vokalloses Album Exterminator veröffentlichte, lebte Worth noch in Philadelphia und bei einem seiner Freunde machte es Klick. Aus Exterminator wurde als eine Art von Ableitung dann RVNG International, also RVNG und dann International. Das kann für Raving stehen oder aber Revenge, Rache. Diese erwähnte Reihe namens FRKWYS bringt seit 2009 zumeist ältere und jüngere Produzenten experimenteller elektronischer Musik zusammen, die, nach allem, was ich weiß, häufig in New Yorker Galerien spontan zusammen aufnehmen. Der Alte und der Junge also. Die soeben erschienene 10. Folge dieser Freakways-Reihe geht an den amerikanischen Komponisten, Drummer, Perkussionisten und Keyboarder David Van Tickham, zu dessen hervorstechendsten Meilensteinen eine Anfang der 80er Jahre zu einem Video verdichtete Percussion-Orgie namens Ear to the Ground und Gastrollen etwa bei David Byrne und Brian Eno auf deren bahnbrechendem Werk My Life in the Bush of Ghosts zählen. Dieser Van Tickham geht nun her, schickt seine Aufnahmen an junge Produzenten zur Bearbeitung und bearbeitet seinerseits die zurückgeschickten Bearbeitungen erneut. Zwei überlange Titel sind das Resultat. Dazu gesellt sich ein dritter Track namens Fits and Starts. Den wiederum hat Maximilian Dunbar remixed. Eine familiäre Geschichte also. Bevor es zu kompliziert wird, David Van Tickham hier jetzt mit Fits and Starts im Maximilian Dunbar Remix. We'll be right back. Neutöner. Komplettieren wir die Reihe wirklich eigenständiger und ausgesprochen entrückt klingender Veröffentlichungen auf dem nun schon mehrfach angesprochenen RVNG International Label, komplettieren wir sie mit dem australischen Duo Guardland, das hier im Hintergrund noch einige Sekunden laufen wird, und ihrem ebenfalls vor nicht langer Zeit erschienenen Album Syndrome Syndrome. Auf dem teils helle, teils auch recht dunkle, aber immer sehr weiträumig klingende Techno-Passagen immer wieder auch echte Neutöner-Areale erreichen. So wie das auch bei der bereits gehörten Pauline Terre der Fall ist, die sich anlässlich ihres Album Fingerprints innerhalb des Begleitschreibens geheimnisvoll gibt. Diese Titel hier sind wie Fingerabdrücke, schreibt sie, like Fingerprints. Du kannst ihnen folgen und wirst sie womöglich auch auf Alben finden, die ich mit Brasil oder aber Mirt gemacht habe. Mirt, auch er aus Polen. Und Viter ebenfalls gefangen in repetitiven Klangmustern, die einen famosen Voodoo-artigen Glanz entwickeln. Wir werden das hier gleich hören. Neutöner, elektronische Skulpturen, Schlieren, Minimal Music im Geiste von Steve Reich, dem Großmeister der Minimal Music, der repetitiven Musik, an dessen Werk Music for 18 Musicians der bereits erwähnte David Van Tickham auch beteiligt gewesen ist. Techno auch mal ohne Beats. Bisweilen albtraumhafte und doch faszinierende Szenarien rund um opulente Synthesizer-Parks. Da kann mehr und mehr auf uns zukommen, die wir womöglich noch unjüngst erschienene Alben auch von One or Tricks Point Never oder aber Laurel Halo im Ohr haben. Beide übrigens mit Sitz in New York. Letztere Laurel Halo übrigens auch bereits einmal beteiligt gewesen an der eben erwähnten FRKWYS-Reihe des RVNG International Label. So fürchterlich viele Buchstaben hintereinander zu sprechen. Ich weiß, es klingt fürchterlich, aber ich möchte da schlicht und ergreifend korrekt sein. Musik, um nachts an einsamen Küsten entlang zu fahren, begeistert sich die Internet-Musikbibel Pitchfork an einem der bis hierhin vorgestellten Werke und liegt vermutlich völlig richtig mit dieser Umschreibung. Zugegeben, Küstenlandschaften im 1Live-Sektor, sonderlich viele fallen mir da spontan jetzt nicht ein. Dennoch, auch eine Ampel auf Sichtweite oder eine Waldlandschaft in rabenschwarzer Nacht taugen als Kulisse. Da lege ich mich fest. One O Tricks Point Never, Laurel Halo, Patton aus London und schon bald im neuen Jahr Actress mit neuem Material. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. New Noise, Strange New Toys, Neutöner. Es geht ein Ruck durch elektronische Musik. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian.